Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab sofort wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Bist du mutig genug? Hallo Leute, auswärts von Bayern wird es gepodcast mit Paul Alvarez Lipplich. Willkommen zu unserer 14. Edition schon. Wahnsinn. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este Podcast también está disponible en castellano en www.podcasteando.tk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. So, heute, was für einen Tag haben wir heute? Erstens, es wird Frühling, es ist wunderschön, geil, perfekt. Ja, regnerisch und alles, bis Ende April hoffen wir nur, aber trotzdem, es freut mich so sehr. Und ich wollte zuerst sagen, ich liebe unser Intro. Habe ich endlich geschafft, mir ein dezentes Software anzuschaffen und jetzt haben wir sogar Postproduktion, stellt es euch vor. Jetzt benutzen wir GarageBand von Apple und okay, ist ziemlich gründlich, aber ich habe auch keine extra Kenntnisse, um Logic zu benutzen oder sowas. So, ich bin ganz zufrieden. Fangen wir an mit ein paar E-Mails, die ich bekommen habe. Unser erste kommt von Delia in der Schweiz, französischen Schweiz, und sie sagt uns: Paul, Nummer 13 war absolut genial, ich habe es wirklich gemocht. Einer der Beste, meiner Meinung nach. Bis zum nächsten Mal. Vom bewölkten Himmel der Schweiz, Delia. Danke, Delia. Schön, dass du da bist und dass du so hörst. Fangen wir heute an mit einem Experiment. Es ist eine Gruppe aus der Stadt, wo ich gewohnt habe, Maracaibo. Nur 3 Leute. Und die spielen Geige, Kontrabass und Cuatro. Cuatro ist ein venezolanisches Instrument, hat nur 4 Saiten und es ist wie ein Ukulele, ganz klein und so, aber gibt es nur in Venezuela, bitte nicht verwechseln mit einem Ukulele. Und das Lied, das sie uns heute geschickt haben, heißt Pajarillo, das ist Vögelein. Und es ist sehr interessant, weil es eine Mischung zwischen klassischer Orchestramusik ist und dann wird es so venezolanische traditionelle Musik. Wenn es ganz, ganz schnell wird, das ist venezolanische Musik. Normalerweise das wird nur mit dem Cuatro gespielt, aber diese Leute haben es mit anderen Sachen gemischt. So, aus Maracaibo, Venezuela, Pajarillo en Trio, exklusiv in Gepodcast. Pajarillo. Weißt du, ich frage mich auch ziemlich oft, wo ich die Sachen finde, die ich hier spiele. Und dieses Mal, es war absolut Wahnsinn, also wie klein die Welt ist. Ich bin in die Hauptstadt gefahren und im Bus habe ich diesen Typ kennengelernt, der saß neben mir und der ist, wer die Geige spielt hier. Also, abgefahren. Ah, ein Trio sind Geige Roner Urbina, Kontrabass Hernán Rodríguez und Cuatro Carlos Torres. Aus Montreal, Kanada, schreibt man uns. Hallo Paul, wie geht's? Ich stelle mich vor, ich heiße Josué Moya, ich bin Venezolaner auch und ich wohne im wunderschönen Montreal, Kanada. Ich habe schon seit Monaten höre ich deine Sendung zu und ich mag es wirklich. Und das, was du uns zeigst, deine ganze musikalische Entdeckungen, die wir von so weit weg hören, kennenlernen und schätzen können. Es ist doch wahr, dass Musik auf Spanisch genial ist. Und wenn wir so weit entfernt wohnen, es sieht so aus, als ob wir es noch mehr schätzen würden. Ich bin 25 Jahre alt und wohne schon seit 15 hier. Und ja, also es wäre cool, wenn du antworten könntest und wir in Kontakt bleiben würden. Hier hast du schon einen treuen Zuhörer und ich warte schon gespannt auf die nächste Sendung. Das war Josué Moya. Vielen Dank für dein E-Mail. Gehen wir weiter. Heute werde ich euch was ganz Böses antun. Und zwar, ich werde heute eine relativ depressive Sendung machen. Ich habe hier unsere nächste Gruppe. Es ist unglaublich. Die kommen aus Iquique, Chile. Und die sind so jung, Leute. Also ich meine, der Bassplayer, der ist gerade 16 Jahre alt geworden, ja? Und das Interessante ist, sie spielen mit sowas von, was ist das richtige Wort? Leidenschaft. Und als ob sie so wirklich so dunkle Erfahrungen gehabt hätten. Sie sind genial. Sie heißen Feuerhände auf Deutsch, ja? Falsch geschrieben, ohne Umlaut, also Feuerhandel, aber Feuerhände. Und das Lied, das ich euch präsentieren will, heißt Rosenparade mit Feuerwaffen. Aus Iquique, Chile. Feuerhände. Siento un profundo vacío de nada. Feuerhände aus Iquique, Chile. Feuerhände sind Giorgio, Diego, Javier, Francisco und Nicolas. www.feuerhände.tk. Das nenne ich Intensität. Das ist sowas von merkwürdig. Ich meine, diese Leute sind 16, 17 Jahre alt, Gott. Wahnsinn. Ich bin sicher, die werden verdammt weit wegkommen, wenn sie weitermachen. So, unser nächstes Halbdepress-Lied für heute. Wir kennen sie schon. Ist unsere Lieblings-argentinische Frau. Wir kennen sie aus unserer Sendung Nummer 6. Das war unsere letzte Show 2005. Sie schreibt ihre eigenen Lieder selbstverständlich und ist eine tolle Repräsentant von Power Pop. Ohne weiteres, Señorita Carolina con Invierno, Winter. Transformaste las pendientes en este vertigo espiral. Domabas noches aterciopeladas y aún tenías fuerza de más. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra y usabas flores en el pelo. Apagaste una luz tierna, estéril gira tu huracán. Era cielos de montaña en la ciudad. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra y usabas flores en el pelo. Usabas flores en el pelo. Señorita Carolina aus Argentinien. Ich liebe ihre Lieder, die sind wirklich sowas von gefühlsvoll. Und sie hat uns neue Lieder geschickt, so ich bin überglücklich. Und wir werden Señorita Carolina für einige Zeit haben. Jetzt muss ich so zum Schlimmen kommen, das heißt das Betteln. Ja, also ich wollte euch erinnern, dass ihr sehr freundlich wärt, wenn ihr diesem armen Student, Kind und alles, was euch Mitleid gibt, 1 Euro oder 2 Euro spendieren würdet. Das wäre sehr, sehr lieb von euch, sodass die Sendung weitergehen kann. Eigentlich, wenn ihr absolut keinen Bock habt, Geld fremden Leuten zu verschenken, ihr könnt unsere Website besuchen, www.gepodcast.tk, und wenn ihr da auf die Werbung für Firefox klickt und das Programm runterlädt und installiert, wir bekommen 1 Dollar. Ja! So, wenn ihr euch ganz, ganz toll fühlen wollt, dann könnt ihr euch einfach so rumgucken, wie das ist. Und wenn ihr Firefox nicht habt und ein Windows-PC benutzt, dann bitte sehr. Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Jetzt gehen wir zu unserem letzten Lied von heute. Um die Sendung ein bisschen, sagen wir, schöner zu beenden. Also, und nicht ganz depressiv zu bleiben, habe ich euch ein absolut geniales Lied ausgesucht. Es ist das totale Gegenteil von den letzten zwei Liedern. Das ist richtig karibischem Rhythmus, das ist richtig Power. Das ist Horchata Regular Band aus Guatemala. Die sind eine der besten Ska-Gruppen, die ich kenne und bestimmt die beste, die ich aus Guatemala kenne. Und ich hatte schon seit Monaten Liedern von denen, aber ich wollte die nicht benutzen, weil es waren nur zwei und ich dachte, naja, wenn ich etwas richtig brauche, dann kann ich einen von diesen gebrauchen. Aber nee, sie haben mir jetzt neue Lieder geschickt und ich bin glücklich. Und ihr werdet auch glücklich sein. Aus Guatemala, die Leute von Horchata Regular Band, Entrégame tu amor, gib mir deine Liebe. Hace poco que te conocí, ya no pude olvidarme de ti. Será tu pelo, tu forma de ser, que me hechizaron sin querer. Serán tus labios, tu calor, lo que le ha dado a mi vida color. Y no sé lo que me pasa, al verte pierdo la razón, y mi cuerpo está temblando, amor, con solo sentir tu calor. Pero si te vas te extraño, enloquezco si no estás, te necesito a mi lado, nunca me vayas a dejar. Princesa, entrégame tu amor. Princesa, entrégame tu amor. Princesa, entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Entrégame tu amor. ¡Hey! Horchata Regular Band mit Entrégame tu amor mit der Hilfe von Paolo Coloma. Das ist aus ihrem Album von 2004, Ska Independiente e Irreverente. Horchata Regular Band sind Carlos, Il J, Pancho Panchito, Heidi, Alex, Jorge, Daniel und Roberto. Ah, wenn ihr Glück hättet und in Guatemala wärt, ihr könntet zu einem Konzert diesen 15. April in Bar La Sala gehen, aber ich nehme an, so ist es nicht. Ah, ich wollte euch sagen, das macht mich sowas von glücklich. Also Trompeten. Podcast, die deutsche Version von Podcasteando, ist Nummer 29 in der Liste der meist abonnierten Podcasts in iTunes Deutschland. Danke sehr an alle, die zuhören. Vielen, vielen Dank. Das macht mich wirklich, wirklich gut fühlen. Wer hätte es gedacht? Wir sind zum Ende des Shows gekommen. Okay Leute, das war unser Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcasteando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show www.gepodcast.tk. Es wurde gepodcast mit deinem Quasi-Moderator Paul Alvarez Lüblich. Ihr sagt, portense mal, pásenla bien. Ciao!